We're continuing with our series on knowing God. Wir fahren fort in unserer Serie, Gott zu erkennen. So, Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. Thank you for each one here. Danke für jeden, der hier ist. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's turn to Mark chapter 5. Wir wollen ins Markus Evangelium gehen, Kapitel 5. Last week we were talking about knowing God. Und letzte Woche haben wir davon gesprochen, Gott zu kennen. And we were talking about Naaman the leper. Und haben darüber gesprochen, den Naaman, den Leprakranken, den Aussätzigen. Yeah. And we talked about having a simple faith. Und wir haben davon gesprochen, wie man einen einfachen Glauben hat, like a mustard seed, so wie ein Senfkorn, and genuine humility. Und echte Demut besitzt. And how the emphasis is not so much on our faith. Und wie der Schwerpunkt nicht so sehr auf unserem Glauben gelegt wird. Because the Lord said, if your faith is the size of a mustard seed, you can tell this mulberry tree to be uprooted and go over there. Weil der Herr gesagt hat, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du zu diesem Maulbeerbaum sagen, hebe dich auf und setze dich dort hinüber. So, the excuse of I don't have enough faith is not a good excuse. Also die Ausrede, ich habe nicht genug Glauben, ist keine gute Ausrede. It's not an issue. You just need a very little faith. Darum geht's nicht. Du brauchst nur sehr, sehr wenig Glauben. Humility, we need a lot of. Von Demut hingegen brauchen wir sehr this viel. This is our problem. Und das ist unser Problem. We overestimate how important we are. Wir überschätzen uns selbst in unserer Wichtigkeit. And then we're not honest. Und dann sind wir noch dazu nicht ehrlich. We're not honest about our condition before God. Wir sind nicht ehrlich über unseren Zustand vor and Gott. And we refer to ourselves not as a leper, but as a captain. Und wir beziehen uns nicht auf uns selbst als Aussätzige, sondern wie einen Hauptmann. And God has his ways of humbling the proud. Und Gott hat seine Wege, wie er stolze Menschen and demütigt. So oftentimes our biggest problem is our pride. Und unser größtes Problem ist da der Stolz. And in Daniel chapter 4, verse 37, und Daniel Kapitel 4, 37, in light of Nebuchadnezzar's pride, also im Lichte des Stolzes, den Nebukadnezar besaß, after Nebuchadnezzar was humbled by God, nachdem Nebukadnezar gedemütigt wurde von and Gott, that God made him like an animal for 7 years, und Gott hat ihn wie ein Tier leben lassen, 7 Jahre lang, he said that God knows how to humble the proud. Da hat er bekannt, dass Gott weiß, wie er den Stolzen demütigt. Und er weiß, wie er jeden von uns demütig macht. So, simple faith and humility. Also einfacher Glaube und Demut. And we see that in the story here. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte hier. And the story starts in Mark chapter 5. Und sie beginnt in Markus Kapitel 5. In verse 24. Im Vers 24. We see these 2 points and then we'll add another point to it. Es gibt also diese 2 Aspekte und dann wollen wir einen dritten noch hinzufügen. It says, so Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. Also es spricht ja von Jesus und er ging mit ihm hin und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Verse 25, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. You can just imagine in all of their ignorance what they did to this poor lady. Ihr könnt euch vorstellen, was die in ihrer Unwissenheit dieser armen Frau angetan haben. I was reading about George Washington. Ich habe vor kurzem über George Washington gelesen. You know, he was the general in America in the Revolutionary War and then er a president. War General im Bürgerkrieg und dann auch Präsident. Say he died because he was sick. Und da ist gestanden, dass er starb, nicht weil er krank war. No, he was sick. Also er war krank. And then they were bleeding him. Aber dann haben sie ihn zur Ader gelassen. They were just taking it, they were just, you know how they just thought if they just take your blood out, you'll get better. Denn sie haben damals gedacht, wenn man genug Blut auslässt, dann wird es einem besser gehen. And this was like, you know, 200, 300 years. Oh. Revolutionary War, 300 years ago. Also der Unabhängigkeitskrieg, das war vielleicht vor 300 Jahren. And could you imagine what they were doing back then? Aber könnt ihr euch vorstellen, wie das damals zuging, to vor 2000 lady, Jahren, zu dieser armen Frau, who had no idea what they were doing, die zu diesen Ärzten gegangen ist, die überhaupt keine Ahnung hatten, amount of pain they were putting her through, und den Schmerz, den sie erleben ließen. And then it says these words, verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors, also sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten, had spent all she had, und all ihr Gut dafür aufgewandt, yet instead of getting better, she was getting worse. Und es hat ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. And then these words, und jetzt kommen diese Worte. When she heard about Jesus. Als sie von Jesus hörte. Now, In our pursuit to know God, in unserem Versuch, Gott kennenzulernen, the first step is that we hear about him. Ist der erste Schritt, dass wir über Gott hören. We hear about Jesus. Wir hören über Jesus. And this is why our testimony is so important. Und deswegen ist unser Zeugnis so wichtig. Paul's testimony is recorded 3 times in the book of Acts. Das Zeugnis des Paulus wird 3 Mal in der Apostelgeschichte erwähnt. Our testimony about Jesus und unser Zeugnis über Jesus ist der erste Schritt für Menschen, in their pursuit of knowing him. Ist der erste Schritt für Menschen in ihrem Versuch, Gott kennenzulernen. We have to know about him. Ich meine, wir müssen über Gott etwas wissen. This morning we're hearing about him. Und heute Morgen hören wir etwas über ihn. But hearing about him is not enough. Aber etwas über ihn zu hören ist nicht genug. That's what we're going to talk about today. Und darüber wollen wir heute sprechen. It's just the first step. Das ist nur der erste Schritt. And it's a very important step. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt. I can hear about him this morning. Ich kann über ihn heute Morgen etwas hören. If I leave it there, it profits me nothing. Aber wenn ich es einfach dabei belasse, dann nützt es mir nichts. This woman heard about Jesus. Diese Frau hörte von Jesus. She came up behind him in the crowd and touched his cloak. Und sie kam in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. That's such simple faith. Das ist so ein einfacher Glaube. If I can just touch his clothes. Wenn ich nur sein Gewand berühren könnte. And this word is not actually the word just touch. Und dieses Wort bedeutet nicht einfach nur berühren. It's to grab. Es bedeutet eigentlich zu erfassen. I can just grab his clothes. Wenn ich nur so hingreifen könnte zu seinem Gewand, dann könnte ich geheilt werden. Notice the word just. Und betrachtet mal dieses Wort nur. It speaks of a simple faith. Es spricht von einem sehr einfachen Glauben. It didn't say, you know, if I can just get in his face. Es steht ja nicht, wenn ich ihm so Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen könnte. Whole story, wenn ich ihm meine ganze Leidensgeschichte erzählen könnte. Him, und ihn umarmen könnte. And hold on to him for 10 minutes. Und mich 10 Minuten an ihm festklammern könnte. It was so simple. Aber es war so einfach. Simple faith. Einfacher Glaube. If I can just grab his clothes. Wenn ich einfach nur sein Gewand ergreifen könnte, I will be healed. Dann würde ich geheilt werden. And what is God speaking to us? Und was spricht Gott zu uns heute? How many times this word just would save our life? Wie oft würde dieses Wort nur unser Leben retten? If I can just spend a few minutes with God. Wenn ich nur ein paar Minuten mit Gott verbringen könnte. If I can just get on my knees somewhere. Wenn ich nur ein bisschen auf meine Knie gehen könnte irgendwo, bevor ich in dieses Meeting hinein muss. Gibt es hier vielleicht ein WC? Oh, right down there. Ja, gleich da unten. Thank you. Dankeschön. I just have to get alone with God, just for a moment. Ich muss nur einen Moment jetzt mit Gott allein sein. A simple faith. Ein ganz einfacher Glaube. If I could just read a verse. Wenn ich jetzt nur die Zeit hätte, einen Vers zu lesen. If I could just call somebody right now. Oder wenn ich jetzt nur jemanden anrufen könnte. Hi, how are you? Hallo, wie geht's? I'm not doing so well. Mir geht's jetzt nicht so gut. If you could just give me a verse. Wenn du mir jetzt nur einen Vers geben könntest. If you could just give me a word of encouragement. Wenn du mir ein Wort der Ermutigung schenken könntest. Simple faith. Einfacher Glaube. Characterized by the word just. Charakterisiert durch das Wort nur. Something small. Etwas Kleines. If I could just touch God right now. Wenn ich nur Gott berühren könnte. Lord, if you could just speak to me. Herr, wenn du jetzt nur zu mir sprechen having such würdest. A difficult time. Ich habe so schwierig im Augenblick. Lord, I have to take this exam. Herr, ich muss diese Prüfung ablegen. I'm so afraid of it. Und ich habe so Angst davor. If you could just give me some of the wisdom of James 1. Wenn du mir nur ein bisschen etwas von der Weisheit aus Jakobus 1 geben könntest, das würde ich so sehr schätzen. Nur ein bisschen dieses Friedens, von dem du sprichst, der in Philipper 4 erwähnt wird. Thank you. Danke. Okay. If I just touch his clothes, I will be healed. Wenn ich nur sein Gewand berühren könnte, würde ich geheilt. Immediately her bleeding stopped. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. And she felt in her body, und sie spürte es am Leib, that she had she was freed from her suffering. Dass sie von ihrer Plage geheilt war. I want you to look at the word felt. Ich möchte, dass ihr das Wort da spürte anschaut. She felt in her body. Sie spürte es am Körper. It actually the word know. Es bedeutet eigentlich zu wissen. She knew in her body. Sie wusste in ihrem Leib. But the word felt is good here. Aber das Wort spüren ist richtig verwendet hier. Because it brings out the experiential side of knowing. Weil es zeigt die Erfahrungsseite des Wissens. So it actually could say. Es könnte eigentlich auch so heißen. She knew by experience. Sie wusste durch Erfahrung. That she had been healed. Dass sie geheilt worden war. She was experiencing this. Sie hat das erlebt. And this is what it means to know God. Und das ist es, das ist das, was es bedeutet, Gott zu kennen. To know God is to experience God. Gott zu kennen bedeutet, Gott zu erleben. And here's a good question this morning. Und hier ist eine gute Frage für uns heute Morgen. In your journal, if you have a journal. In deinem Tagebuch, wenn du eines führst. When was the last time that you can honestly say? Wann war das letzte Mal, dass du ehrlich sagen kannst? Here's humility, let's be honest. Und hier kommt die Demut rein, jeder muss ehrlich sein. Genuinely honest. Also ehrlich und aufrichtig. When was the last time, wann war das letzte Mal, that I could honestly say, dass ich ehrlich sagen kann, I experienced God. Ich habe Gott erlebt. Some will say just this morning. Manche mögen sagen, heute Morgen during erst. The worship, I experienced God. Während der Anbetung, ich habe Gott erlebt. Others will say, I did, but actually they didn't. Manche mögen sagen, ich habe es auch erlebt, aber es ist nicht passiert. Sie hatten eine schöne Zeit im Gesang, which is nice, it's wonderful. Was Schönes. But to experience God, aber Gott zu erleben, this is different. Ist etwas anderes. And this is the most important thing in our life. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben. I can come to service after service after service. Ich kann einen Gottesdienst nach dem anderen and I can be besuchen. Edified, I can be encouraged. Und ich kann aufgebaut werden und ermutigt werden. And yet I can leave and not have experienced God. Aber trotzdem kann ich weggehen und habe Gott nicht erfahren. I can read my Bible. Ich kann meine Bibel lesen. And not have experienced God. Und Gott nicht erleben. This is why I believe James chapter 2 speaks, it says faith without works is dead. Und deswegen glaube ich, steht im Jakobus Kapitel 2, dass der Glaube ohne Werke tot ist. And we could substitute the word experience in there. Und wir könnten da auch das Wort Erfahrung hineinbringen. Faith without an experience of what I heard. Glaube ohne eine Erfahrung dessen, was ich gehört habe. Doesn't profit me. Nützt mir nichts. Because what we're hearing about God, denn was wir über Gott hören, as the first step to knowing God, als erster Schritt Gott zu erkennen. I want to add something in the picture this morning that I think will be very helpful. Und ich möchte diesem Bild etwas hinzufügen heute Morgen. Ich glaube, es wird hilfreich sein. Just to think about how she grabbed him. Ich möchte, dass wir nachdenken, wie sie ihn ergriffen hat. I looked up the Greek word this morning and it was she grabbed him. Und ich habe das im Griechischen nachgeschaut. Sie hat wirklich hingegrapscht, hingelangt. What is the word that comes into mind? Und was ist also das, was uns gleich einfällt, wenn that describes this woman, diese Frau, die dieses das Wort diese who Frau would beschreibt, come up behind him, die von hinten sich anschleicht, stretch out her hand, den Arm ausstreckt. I gotta watch this in slow motion in heaven, you know. Also im Himmel muss ich mir das einmal in Zeitlupe geben. It's gonna be so good, you know. There she is, and you know she leaves home. Also sie geht von zu Hause weg. Her husband's like, where are you going? Und der Mann fragt sie, wo gehst du hin? I'm going to find Jesus. I heard he's around. He's in the mountains somewhere or down the road. Gehe, suche Jesus. Er soll irgendwo da im Hügelland sein oder die Straße runter. Another thing. Schon wieder etwas. And she went. Und sie ist losgezogen. And she's hurrying down the street. Und sie eilt die Straße runter. And she's trying to catch up to the crowd. Und sie versucht mit der Menge Schritt zu and halten suddenly und sie she's auch einzuholen. You know, she's on the parameter of the crowd. Und irgendwann steht sie so am Rand dieser Menschenmenge. And it's easy to get through people and und she's just sidestepping people. Relativ leicht sich durch die Menschen durchzuschlängeln. And then it gets thicker and thicker. Und dann wird's immer enger suddenly und it's like, excuse me. Dann musste sie schon Entschuldigung. Excuse me. She's pushing and she's now in sight of him. Und jetzt ist sie in diesem inneren Kreis. And she can see his head. Und sie kann seinen Kopf schon sehen. And she's working her way through. Und sie arbeitet sich durch die Menge and durch. She's pushing and und sie schiebt ein bisschen herum. She knows what she wants. Denn sie weiß, was sie will. If she can only grab him. Wenn sie ihn nur ergreifen könnte. And there he suddenly stops and there he is. Und plötzlich bleibt er stehen und er steht direkt vor and ihr. There goes the hand. Und da kommt jetzt die Hand. And it's coming and it's like centimeters away. Zentimeter um Zentimeter nähert sie sich. And then she grabs it. Und dann greift sie zu. To make sure that the contact is there. Um wirklich sicher zu gehen, dass sie wirklich Kontakt hatte. And then she lets go. Und dann lässt sie wieder los. And she feels it. Und sie spürt, wie das von ihr abfällt. Wow. I think I got healed. Ich glaube, ich bin geheilt worden. I know I've been healed. Ich weiß, dass ich geheilt wurde. Wow. And she's just like, wow. She had an experience. Denn sie hat etwas erlebt. And then something happens. Und dann passiert etwas. The Lord says, who touched me? Der Herr fragt, wer hat mich angegriffen? Who grabbed me? Wer hat mich angerührt? And you know, in her joy, like, und ihre Freude, die sie da spürt, like, horror. Auf einmal befällt sie and Angst. It says that she tried to get away, und es steht, dass sie versucht hat, wegzukommen but von dort. There was no way to get away. Aber es war kein Platz da, um she zu entkommen. Trapped. Sie war richtig people in der Falle. Were everywhere and she just couldn't get through the crowd. Überall waren Menschen um sie herum und sie konnte nicht mehr raus aus der Menge. At once Jesus realized in verse 30 that power had gone out from him. Vers 30, und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass seine Kraft von ihm ausgegangen war. You know what that tells me? Wisst ihr, was mir das that sagt? My experience with God is an experience that God has with me. Dass meine Erfahrung, die ich mit Gott mache, auch eine Erfahrung ist, die Gott mit mir macht. Isn't that nice? Ist das nicht schön? It's mutual. Es ist beruht auf Gegenseitigkeit. And when I'm enjoying him, he knows it. Und wenn ich ihn genieße, dann weiß er das. And when I experience him, he knows it. Und wenn ich ihn erlebe, dann weiß er das auch. At once Jesus realized that power had gone out from him. Und als Jesus spürte, dass seine Kraft von ihm ausgegangen war, he turned around to the crowd and asked, da wandte er sich um in der Menge und sprach, who touched me? Wer hat meine Kleider berührt? Did you touch me? Hast du mich angegriffen? Look, and then you see the people crowding against you, his disciples answered. Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt. And you ask, who touched me? Und du fragst, wer hat mich berührt? But Jesus kept looking around to see who had done it. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Isn't that great? He turns around. Also, großartig, er dreht sich um. Who touched me? Wer hat mich angegriffen? What are you talking about? Everybody's touching you. Wovon sprichst du? Alle berühren dich hier. Somebody touched me. Nein, irgendjemand hat mich hier bewusst Lord, berührt. Everybody's touching you. Just keep going. Herr, jeder berührt dich hier irgendwie. Geh einfach weiter. No. Somebody touched me. Nein, mich hat jemand hier somebody angerührt. Somebody touched me. Jemand hat mich who berührt. Touched me? Wer? Somebody touched me. Who touched me? Wer hat mich angegriffen? Did you touch me? Du? Somebody, Lord, somebody touched me. Who touched me? Wer hat mich berührt? Come on, who touched me? Komm, sagt schon. Somebody touched me. Jemand muss mich angegriffen haben. And this woman who's just like, oh my God, she's angry. Und diese Frau, die versinkt so. She finally comes and she humbles herself before him. Und schließlich kommt sie auf ihn zu und demütigt sich vor ihm. Look what she says. He kept. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told the whole truth. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. This is humility. Das ist Demut. She told the whole truth. Sie hat ihm die ganze Wahrheit she erzählt. Falls before him and sie fällt tells vor ihm nieder story. Und erzählt ihm die ganze Geschichte. And what an experience und was für eine Erfahrung war for das? Her and for him. Für sie und für ihn. I mean, she could have just ran away. Die hätte doch like, einfach weglaufen können. Und schreiend davonlaufen. But she didn't. She came, she humbled herself. Aber sie hat's nicht getan. Sie ist gekommen, sie hat sich gedemütigt. And he said, daughter, your faith. Und er sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube. He could have said, your mustard seed faith. Er hätte auch sagen können, dein Glaube so groß wie ein Senfkorn. Has healed you. Hat dich gesund gemacht. Go in peace and be freed from your suffering. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. I'm looking for another word here. Und ich suche hier nach einem anderen and Wort. Maybe you already know it. Und vielleicht kennt ihr das Wort. What is the characteristic that would drive her through the crowd? Was ist dieses charakteristische Wort, das beschreibt, dass sie durch die Menge hindurchdrängt? Cause her to grab his garment. Und sie dazu bringt, sein Gewand zu ergreifen. But courage. Mut. We need courage. Wir brauchen Mut. This is Joshua chapter 1 verse 9. Das ist Josua Kapitel 1 Vers 9. Joshua, be strong. Josua, sei stark. Means be strong in your faith. Sei stark im Glauben bedeutet das. Be strong in your mustard seed faith. Sei stark in deinem Senfkorn-Glauben. Be confident that the faith of a mustard seed is enough. Sei zuversichtlich, dass der Glaube so groß wie ein Senfkorn genug ist. And be courageous. Und sei mutig. We need to be courageous in our walk with God. Wir müssen mutig sein in unserem Weg mit Gott. Passivity. Passivität. Cowardliness. Und Feigheit. This is not from God. Das kommt nicht von Gott. 2 Timothy chapter 1. 2. Timotheus 1. Paul wrote to Timothy. Da hat der Paulus an Timotheus geschrieben. He said, God has not given us a spirit of fear. Er hat geschrieben, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Courage. Mut. Go after God. Jage Gott nach. Step out in faith. Tritt im Glauben hervor. Don't be afraid. Und sei nicht ängstlich. Go after him. Geh ihm nach. Now, I want you to turn with me to Psalm chapter 63. Ich möchte, dass ihr in den Psalmen, dem Psalm 63 aufschlagt. To have an experience with God. Eine Erfahrung mit Gott zu machen. You gotta be a little, you have to be daring. Dazu braucht man, muss man wagemutig sein. Do you know what the greatest gift that we can give God is? Wisst ihr, was die größte Gabe ist, die wir Gott geben können? It's to trust him. Es ist unser Vertrauen. There is nothing that blesses him more. Es gibt nichts, was ihn mehr segnet. Trust is an aspect of faith. Vertrauen ist ein Aspekt des Glaubens. This is the battle. This is the battle line between the two kingdoms. Und das ist die Kampflinie zwischen den beiden Reichen. This is why we're on earth. Und deswegen sind wir auf der Erde. The battle line is, can God be trusted? Die Schlachtlinie ist die, kann man Gott vertrauen? The kingdom of darkness says no. Das Königreich der Dunkelheit sagt nein, kann man and nicht. God says yes. Und Gott sagt ja. And God says, I have promises. Und Gott sagt, ich habe Versprechen. In Hebrews chapter 6. In Hebräer Kapitel 6. And I promise you that my promises are good. Und ich verspreche dir, dass meine Versprechen gut sind. Because God could swear by no greater, he swore by himself. Weil Gott bei keinem größeren schwören konnte, schwor er bei sich selbst. Which means to the promises he put an oath. Und das bedeutet, dass er auf diese Versprechen einen Eid abgelegt hat. As though his promises were not enough. So als ob seine Versprechungen nicht genug gewesen wären. God says, I promise you that my promises are good. Sagt Gott, ich verspreche dir, dass meine Versprechen gut sind. Trust me. Vertrau mir. And this is the greatest gift that we can give God. Und das ist das größte Geschenk, das wir Gott machen können. And in our pursuit of knowing God. Und in unserem Nachjagen nach Gott. It's a pursuit to experience. Ist es auch eine versuchen wir auch Gott zu erleben. And our greatest opportunity to experience him is when we're in difficulty. Und die größte Möglichkeit Gott zu erleben ist, wenn wir Schwierigkeiten That's haben. That's why Romans 5 says we rejoice in tribulation. Deswegen steht auch in Römer 5, dass wir uns in Trübsal freuen. Because it always brings us to an experience with God. Weil es uns immer zu einer Erfahrung mit Gott führt. Through simple faith and humility. Durch einfachen Glauben und Demut. And a bit of courage. Und ein bisschen Mut. Now courage can be defined as daring to trust God. Also Mut kann man auch so definieren, es ist das Wagnis, Gott zu vertrauen. Daring to trust, taking a risk. Also ein Risiko eingehen. Stepping out of my comfort zone into what I might perceive to be danger. Aus meinem gemütlichen Bereich heraustreten, um in das einzusteigen, was vielleicht gefährlich scheint. Now God engineers our circumstances. Und Gott arrangiert ja unsere Umstände im And Leben. He works all things to the good. Und er lässt alles zum Guten wirken. He only has a short time while we're on earth to do a lot of work in our lives. Denn er hat nur eine kurze Zeit, unsere Lebensspanne, um viel Gutes in unserem Leben hervorzubringen. So in Matthew chapter 14, it says he made the disciples get into the boat. Also hat er, wie es in Matthäus 14 heißt, die Jünger dazu gebracht, ins Boot einzusteigen. Come on, you guys, get in. Kommt, Leute, einsteigen. Where are we going? Wo fahren wir hin? Other side. Wir fahren auf die andere Seite rüber. Where are you going? Don't worry about me. Just go to the other side. Wo gehst du hin? Nein, macht euch keine Sorgen. Ihr fahrt mal los. He sends them off. Und er schickt sie weg. And the winds were contrary. Und die Winde standen ihnen entgegen. And they're rowing. Und die fingen an zu rudern. And they're in the middle of the lake. Und sind mitten am See draußen. And then the Lord comes walking on the water. Und dann kommt der Herr auf dem Wasser daher. And they flip out. They start screaming out of fear. Und sie flippen aus und fangen zu schreien an vor lauter Furcht. And then he says, "Be of courage." Und er sagt ihnen, seid mutig. It's me. Ich bin's. Don't be afraid. Fürchtet euch nicht. Be of courage. Habt Mut. That means step out of yourself. Das heißt, tretet mal aus euch selbst heraus. Be a little risky. Geht ein kleines Risiko be ein. Be daring. Wagemutig. And by faith, don't be afraid. Und durch Glauben habt keine Angst. And Peter says, Lord, if it's you. Und Petrus sagt, Herr, wenn du das wirklich bist, then bid me come out. Dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Courage. Mut. He's going to step out of himself. Der wird es aus sich selbst heraustreten. He's going to walk. He's going to do something he never did before. Er tut etwas, was noch nie vorher getan hat. Courage. Mut. Do something you've never done before. Tu etwas, was du noch nie vorher getan hast. Just open your Bible. Öffne einfach deine Bibel. In the morning. In der Früh. You're on your way to work. Du bist auf dem Weg in die Arbeit. You're so captivated with details. Und bist so gefangen in den Details. And suddenly there's the Bible your wife left on the table. Und plötzlich liegt da eine Bibel, deine Frau hat sie auf dem Tisch liegen lassen. Just open it. Öffne sie einfach. Simple faith. Einfacher Glaube. Step out and do something you haven't done before. Tritt aus dir selbst heraus und tu etwas, was du noch nie getan hast. Lord, speak to me. Herr, sprich zu mir. And Peter steps out on the water. Und Petrus steigt auf das Wasser hinaus. And he's looking at the Lord. Und schaut den Herrn an. And he's walking. Und er geht. And probably the disciples are like, yeah, go, go. Und wahrscheinlich die anderen Jünger, yeah, los, weiter. And he's going and like, look at Peter, he's going. Und er geht, schaut den Petrus an, der geht auf dem Wasser. And he's walking across the water. Und der geht so über die Oberfläche. And suddenly he hears the wave. Und plötzlich hört er diese großen Wellen. He gets distracted. Und er wird abgelenkt. And he looks at the wave and he starts to sink. Und sieht sich diese große Welle an und beginnt zu sinken. Lord, save me. Herr, hilf mir. And the Lord grabs him. Und der Herr schnappt ihn. Where is your faith? Wo ist dein Glaube? You have little faith. Du hast wenig Glauben. Why did you doubt? Warum hast du gezweifelt? Where is your courage? Wo ist dein Mut? This is what we need. Das ist das, was wir brauchen. Look at Psalm 63. Schaut euch mal Psalm we'll 63 an. What I want you to notice is how experiential this chapter is. Was mir wichtig ist, dass ihr erkennt, wie viel in diesem Kapitel von Erfahrung gesprochen wird. I'm going to put a few words in there to expand it a little bit. Ich möchte auch ein paar Worte einfügen, um es ein bisschen größer zu machen. Oh God, you are my God. Gott, du bist mein Gott. Earnestly I seek you. Ich suche dich. And I put in my Bible to experience you. Und ich habe reingeschrieben, ich suche dich, um dich zu erfahren. My soul thirsts for you. Es dürstet meine Seele nach dir. I put to experience you. Um dich zu erfahren. My body longs to experience you. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, um dich zu erleben. In a dry and weary land where there is no water. Aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Very little happy experiences. Sehr wenig schöne Erfahrungen. I have experienced you in your sanctuary. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. I have experienced your power and your glory. Ich habe dich erlebt in deiner Macht und deiner Herrlichkeit. Because experiencing your love is better than life. Denn deine Güte zu erleben ist besser als das Leben. My lips will glorify you. Meine Lippen werden dich preisen. Now watch the result. I will praise you as long as I live. Ich will dich loben mein Leben lang. In your name I will lift up my hands. Und meine Hände in deinem Namen aufheben. My soul will experience being satisfied as with the riches of foods. Meine Seele wird erleben die Freude und die Wonne. With singing lips my mouth will praise you. Wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. On my bed I will remember my experiences with you. Wenn ich auf meinem Bett liege, so denke ich an die Erfahrungen mit dir. I think of my experiences with you through the watches of the evening. Wenn ich wach liege, denke ich über die Erfahrungen mit dir nach. Because you are my help in all of my daily experiences. Denn du bist mein Helfer in all meinen täglichen Erfahrungen. I will sing. Ich werde singen. As I experience you in the shadow of your wings. Wenn ich dich erlebe in den Schatten unter dem Schatten deiner Flügel. My soul clings to you. Meine Seele hängt an dir. Your right hand upholds me in all of my life experiences. Deine rechte Hand hält mich in all meinen Lebenserfahrungen. They who seek my life will be destroyed. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. See, David had trouble. David hatte Schwierigkeiten. They will go down to the depths of the earth. Sie werden in die Tiefe der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben werden und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Wenn ihr die Psalmen lest, I read the Psalms every evening. Und ich lese jeden Abend die Psalmen, I spend 3 days on one Psalm. Ich verbringe immer 3 Tage mit einem Psalm. Psalm. I read it very slowly, und ich lese ihn sehr langsam durch. And I read it to listen to God. Und ich lese ihn durch, um etwas von Gott zu and hören. I read it the next night, und am nächsten Abend wieder. And I read it one more night, und am dritten Abend on nochmal. The third night I start a new psalm, und am dritten Abend beginne ich dann auch einen and neuen I read Psalm. It very slowly, und ich lese ihn ganz langsam durch. Because 95% of my prayer life, denn 95% meines Gebetslebens is listening to God, bedeutet zuhören, was Gott sagt, not talking to him, nicht mit ihm zu sprechen, listening to his voice, sondern auf seine Stimme zu hören and quieting myself down, und stille zu werden. And if I can't hear God, I do it slower. Und wenn ich Gott nicht hören kann, dann mache ich es noch langsamer. And more repetitive. Und wiederhole öfter. Because I want to experience God. Weil ich Gott erleben möchte. If I don't experience God, wenn ich Gott nicht erlebe, then what is my Christianity all about? Dann wozu ist mein ganzes Christsein gut? If you look in the Amplified Bible, wenn ihr in einer erweiterten Bibel nachlesst, das nennt sich Amplified Bible im Englischen. In 2. Korinther 13, Vers 5, also im 2. Korinther 15,5, you can even do this on the internet, und das könnt ihr auch im Internet nachschauen, it says that we know that we are in Christ, da steht, wir wissen, dass wir in Christus sind, through an ever increasing experience, durch eine immer größer werdende Erfahrung. And this is what we want. Und das ist das, was wir auch wollen. We want to have an ever increasing experience. Wir wollen eine Erfahrung, die immer mehr wird. This week, be courageous. In dieser Woche seid mutig. Do something different. Tut etwas anders. When you go buy ice cream, get a flavor you've never had before. Wenn ihr ein Eis kauft, bestellt mal eine Sorte, die ihr noch nie probiert habt. Learn to be courageous. Lernt das ein, mutig say, zu sein. What's this? Fragt mal, was ist das hier? And they say, that's, you know, sie this, sagen euch dann, das that's, ist some African this and that, ist and, irgendwas, you know, Afrikanisches. It's, we just got it in and it's wir haben es gerade reinbekommen. This, and they say, I'll take that. Und sie sagen, ja, das ist aus diesem und jenem gemacht. Do something bestell das. Courageous. Mach etwas Mutiges. Step away from the comfort zone. Tritt einmal aus deinem Komfortbereich heraus. Go after God. Und jage Gott nach. Simple faith. Einfacher Glaube, genuine humility, und echte Demut and a little bit of courage, und ein bisschen Mut and experience God. Und erlebe Gott. Just to close, im to Abschluss, know God, Gott zu kennen, can be in many different ways, kann auf vielfache Art und Weise geschehen. Yeah, people have said to me, you know, if you would just trust God for the healing of your lungs, Menschen haben mir gesagt, wenn du auf Gott vertrauen würdest in Bezug auf die Heilung deiner Lunge, would really profit. Dann würde die Gemeinde wirklich davon profitieren. I'm not so sure about that. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wahr ist. I hear about 10 lepers who got healed. Ich lese über 10 Aussätzige, die geheilt wurden. And 9 who completely forgot about God. Und 9, die total auf Gott vergessen haben. I'm not so sure if my simple faith should be in a healing. Ich bin mir nicht so sicher, ob mein einfacher Glaube sich auf die Heilung konzentrieren or sollte. That God is using this somehow in my life, oder eher darauf vertrauen, dass Gott das in meinem Leben verwendet. To produce something that I'm lacking, um etwas hervorzubringen, das mir vielleicht fehlt. That I can learn to trust him, dass ich lerne, ihm zu vertrauen, what I can understand, über das hinaus, was ich verstehen kann. This is between me and the Lord. Das ist etwas zwischen mir und dem Herrn. And I appreciate everybody's prayers. Und ich schätze das Gebet jedes, but I have jedes this Menschen. Simple faith, aber ich habe diesen einfachen Glauben, that it's under control. Dass es nicht unkontrolliert I geschieht. Just enjoying this simple faith. Ich genieße diesen einfachen Glauben. And I pray to God and I und ich bete zu Gott und ich spreche auch mit Gott darüber. Manchmal bin ich mutig und ich bete um Heilung und bitte auch Leute, mir die Hände aufzulegen. Aber ich habe diesen einfachen Glauben, dass es kontrolliert wird. Und das gibt mir Frieden. And I hope that maybe that is contagious. Und ich hoffe, dass das vielleicht ansteckend sein that kann. That give peace to someone else, dass das vielleicht jemand anderem auch Frieden who can geben find kann, peace in their circumstance. Die vielleicht dann auch Frieden in ihrer Situation finden. Because for some people, denn für manche, you might really need to experience God's forgiveness. Ist es so, dass sie vielleicht wirklich die Vergebung Gottes erleben müssen? But you're looking for a healing. Aber sie suchen nach Heilung. Maybe someone needs to experience God's strength. Vielleicht muss jemand die Stärke Gottes his erleben, peace, seinen Frieden, his wisdom, seine Weisheit. There's so many things to experience about God. Es gibt so viele Dinge, die man an Gott erleben kann. This is what I might want to ask God tonight in my journal. Und vielleicht frage ich das Gott heute Abend in meinem Tagebuch. God, what would you want me to experience about you? Gott, was willst du, dass ich über dich erfahre? Your faithfulness. Deine Treue. Whatever it is, you can ask God. Was immer es auch sein mag, du kannst ja Gott fragen. So with that, let's close. Mit dem wollen wir schließen. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. That we can trust you. Dass wir dir vertrauen können. And our trust in you is our gift to you. Und dass unser Vertrauen in dich unser Geschenk an All dich of us ist. Have situations that we're experiencing. Jeder von uns hat Situationen, wo wir dich and erleben. My prayer this morning Und mein Gebet heute Morgen is that we would experience you in the circumstance. Ist, dass wir dich in diesen Umständen erfahren. I pray that each one of us would have an ever increasing experience with you. Ich bete, dass jeder einzelne hier eine immer größere Erfahrung mit dir macht. That we would add courage this week. Dass wir Mut hinzufügen diese Woche. To our humility. Zu unserer Demut. We would go after you. Dass wir dir nachjagen. And touch you. Und dich berühren. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen.